Abschnitt 1 aus Die Frau in Weiß, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Die Frau in Weiß, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Mary Scott. Einleitung. Was die Geduld des Weibes zu ertragen fähig ist und die Entschlossenheit des Mannes durchzusetzen vermag, wird diese Erzählung beschreiben. Wenn man sich darauf verlassen könnte, dass das Auge des Gesetzes jeden verdächtigen Fall ergründete und sein Arm jeden Untersuchungsprozess ohne übertriebenen Beistand des geschmeidig machenden Goldes zu Ende führte, so wären die Ereignisse, welche diese Blätter füllen, durch die Gerichte vor das Tribunal der Öffentlichkeit gebracht worden. Aber das Gesetz ist ja noch immer in gewissen unvermeidlichen Fällen der vorhergewonnene Diener des vollen Geldbeutels und die erste Mitteilung dieser Erzählung blieb daher diesen Blättern vorbehalten. Wie einst der Richter sie hätte hören sollen, so möge jetzt der Leser sie vernehmen. Kein einziger Umstand von Wichtigkeit von Anfang bis zu Ende der Enthüllungen soll nach bloßem Hörensagen mitgeteilt werden. Soweit Schreiber dieser einleitenden Zeilen, der sich Walter Hartwright nennt, zufällig näher mit den zu erzählenden Begebnissen in Verbindung steht als andere, wird er dieselben als persönliche Erlebnisse mitteilen. Dort aber, wo seine Erfahrung mangelhaft ist, wird er von der Bühne des Erzählers abtreten und seine Aufgabe wird an dem Punkte, wo er sie hat fallen lassen, von Personen wieder aufgenommen und fortgesetzt werden, welche über die vorliegenden Umstände nach eigener Erfahrung ebenso genau und bestimmt Bericht erstatten können, als er selbst es vor ihnen getan. Auf diese Weise wird die hier mitgeteilte Erzählung von mehr als einer Feder geschrieben werden, sowie ja der Bericht über eine Verletzung der Gesetze im Gerichtshofe auf mehr als einer Aussage beruht. Hier wie dort wird dasselbe erreicht, das heißt, zu demselben Ende die Wahrheit immer in dem vollsten und hellsten Licht dargestellt und der Leser in den Stand gesetzt, dem Verlauf einer vollständigen Reihe von Begebenheiten zu folgen, indem wir die Personen, die am nächsten mit ihnen in Berührung kamen, in den einander folgenden Stadien Wort für Wort ihre eigenen Erlebnisse erzählen lassen. Zuerst wollen wir Walter Hartwright, Zeichenlehrer, 28 Jahre alt, vernehmen. Ende von Abschnitt 1.